Erster, das sind die Worte von Jeremia, dem Sohn von Hilkia. Er war ein Priester. Er wohnte in Anatot in Benjamin. Zweiter, das Wort von Jahwe kam zu Jeremia. Das war in der Zeit von König Josia. Josia war der Sohn von Amon. Es war Josias 13. Regierungsjahr. Dritter, Jahwe sprach auch in der Zeit von König Joachim. Joachim war Josias Sohn. Jahwe sprach bis zum 11. Jahr von König Zedekia. Zedekia war auch Josias Sohn. Dann wurde Jerusalem weggeführt. Das war im 5. Monat. Vierter, das Wort von Jahwe kam zu mir. Er sagte, Fünfter, ich kannte dich schon vor deiner Geburt. Ich habe dich ausgewählt. Ich habe dich zu einem Propheten gemacht. Du sollst für viele Völker sprechen. Sechster, ich sagte, ach, Herr Jahwe. Ich kann nicht gut reden. Ich bin noch sehr jung. Siebter, aber Jahwe sprach zu mir, sag nicht, ich bin zu jung. Geh zu allen Menschen, zu denen ich dich schicke. Sag alles, was ich dir sage. Achter, hab keine Angst vor ihnen. Ich bin bei dir. Ich werde dich retten. Das ist der Spruch von Jahwe. Neunter, dann streckte Jahwe seine Hand aus. Er berührte meinen Mund. Zehnter, Jahwe sagte zu mir, ich lege meine Worte in deinen Mund. Heute mache ich dich wichtig für Völker und Länder. Du sollst Dinge zerstören und abreißen. Du sollst auch Dinge bauen und pflanzen. Elfter, das Wort von Jahwe kam zu mir, was siehst du, Jeremia? Ich antwortete, ich sehe einen Mandelzweig. Zwölfter, Jahwe sagte zu mir, du hast es richtig gesehen. Ich achte auf mein Wort. Ich werde es wahr machen. Dreizehnter, das Wort von Jahwe kam ein zweites Mal zu mir, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe einen kochenden Topf. Er kommt von Norden. Vierzehnter, Jahwe sagte zu mir, aus dem Norden kommt großes Unglück. Es kommt über alle Menschen im Land. Fünfzehnter, ich rufe alle Völker aus den nördlichen Ländern. Das ist der Spruch von Jahwe. Sie werden kommen. Sie werden ihre Throne vor die Tore Jerusalems stellen. Sie werden gegen die Mauern und Städte Judas kämpfen. Sechzehnter, ich werde sie bestrafen. Sie waren böse. Sie haben mich verlassen. Sie haben anderen Göttern gedient. Sie haben Götzen angebetet, die sie selbst gemacht haben. Siebzehnter, mach dich bereit. Steh auf und sag ihnen alles. Sag alles, was ich dir sage. Hab keine Angst vor ihnen. Sonst mache ich dich ängstlich vor ihnen. Achtzehnter, heute mache ich dich stark. Du wirst wie eine feste Burg sein. Du wirst wie eine eiserne Säule sein. Du wirst wie eine starke Mauer sein. Das gilt für das ganze Land. Es gilt für die Könige von Juda. Es gilt für die Beamten und Priester. Es gilt für alle Menschen im Land. 19. Sie werden gegen dich kämpfen. Aber sie können dir nichts tun. Ich bin bei dir. Ich werde dich retten. Das ist der Spruch von Jahwe.